Das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo. Herr Doktor. Fragen Sie ihn selbst. Seitdem er weiß, was ich von seiner Geschichte halte, spricht er nicht mehr mit mir. Was halten Sie denn von seiner Geschichte? Darüber möchte ich mich jetzt nicht äußern. Ah ja, noch etwas, Herr Knobloch. Ja? Können wir uns darauf einigen, dass jeder sein eigenes Feld beackert? Soll heißen? Damit will ich sagen, dass ich Sie alles auszuklammern bitte, was nicht unmittelbar Ihren Ermittlungen dient. Schwer abzuschätzen, Herr Dr. Schlegel. Versuchen Sie es jedenfalls, Herr Hauptkommissar Knobloch. Tja, da bin ich wieder. Sauwetter, Herr Fischer. Ich war noch keine 5 Minuten aus dem Haus, da hatte ich schon nasse Füße. Sehen Sie sich meine Schuhe an. Haben Sie schon Ihren Spaziergang gemacht? Lassen Sie es bleiben. Man zwingt Sie ja nicht. Nicht sehr gesprächig heute, hm? Macht nichts. Ich bin auch nicht immer zum Reden aufgelegt. Vor allem morgens nicht. Bevor ich nicht meine 2-3 Tassen Kaffee getrunken habe, bringe ich kein Wort über die Lippen. Wissen Sie, was meine Frau immer sagte? Wenn dem Morgenmuffel jemals ein Denkmal gesetzt wird, müsstest du dafür Modell stehen. Waren Sie in der Staatsbibliothek? Ich habe einen halben Tag dort zugebracht. Möchten Sie? Was ist das? Lakritze. Nein, danke. Bitte. Und? Eine Vermutung. Keinerlei Beweise. Die meisten Wissenschaftler halten die Existenz eines 10. Planeten innerhalb unseres Sonnensystems für reine Spekulation. Und im Übrigen bin ich Polizist und kein Astronom. Vielleicht liegt es an mir, dass ich nichts gefunden habe. Mag sein. Aber ich denke, dabei sollten wir es bewenden lassen, Herr Fischer. Ich befasse mich nicht gern mit Dingen, von denen ich nichts verstehe. Ich bin es gewohnt, einfache Fragen zu stellen, in der Hoffnung, möglichst einfache Antworten zu bekommen. Haben Sie Ihre Frau umgebracht? Angenommen, es wäre so. Sie sind kein kaltblütiger Mörder, dafür werfe ich meine 40 Dienstjahre in die Waagschale. Man wird Ihnen mildere Umstände zubilligen. Gute Führung setze ich bei Ihnen ohnehin voraus. Also sind Sie in 10, 12 Jahren wieder draußen. Wie alt sind Sie? 34, nicht wahr? Na sehen Sie, Mitte 40 fängt das Leben doch erst richtig an. Hm? Entschuldigen Sie. Dummes Geschwätz, ne? Es sind so die Sprüche, die einer klopft, wenn er nicht weiter weiß. Ich weiß nicht, was ich von Ihnen halten soll, Herr Fischer. Bisher habe ich mir eingebildet, ich hätte einen untrüglichen Riecher, ob ich es mit einem Mörder zu tun habe oder nicht. Bei Ihnen regt sich in mir nichts. Das innere Pendel schlägt nicht aus, verstehen Sie? Der Planet heißt Transpluto. Folglich muss er sich von der Erde aus gesehen hinter Pluto befinden. Ja, sicher. Es besteht natürlich die Möglichkeit, dass Sie Ihre Frau irgendwo versteckt halten. Hm? In diesem Fall stellt sich ebenfalls die Frage nach dem Warum. Würden Sie Ihre Ehe als glücklich bezeichnen? Was ist Glück, Herr Kommissar? Und weichen Sie bitte nicht ins Abstrakte aus. In meinem Job zählen Tatsachen, Herr Fischer. Klare, beweisbare Tatsachen. Wenn ich nicht bald mit einem handfesten Motiv aufwarten kann, werde ich Sie Herrn Dr. Schlegel ganz überlassen müssen. Wollen Sie das? Versuchen Sie, Herrn Neumann und Frau Schulz zu finden. Sie werden Ihnen bestätigen, dass Sie auf der falschen Spur sind. Ich habe nach Ihren Beschreibungen zwei Phantombilder anfertigen lassen. Moment mal, wo habe ich sie denn? Hier. Ja. Finden Sie, dass Sie einigermaßen ähnlich geraten sind? Ziemlich. Tja. Dann werden Sie uns leider nicht weiterhelfen. Herr und Frau Jedermann. Auf dem Weg zur U-Bahn bin ich schätzungsweise 200 Leuten begegnet, die Herr Neumann oder Frau Schulz hätten sein können. Ich würde sie sofort wiedererkennen. Na schön. Aber solange wir nicht wissen, wo sie sich aufhalten, können wir sie ihnen noch nicht gegenüberstellen, nicht wahr? Sie sind wieder hier, Herr Kommissar. Wo? Auf der Erde. Seien Sie froh, dass Sie es mit einem alten, abgeklärten Mann zu tun haben, Herr Fischer. Meinen jungen Kollegen wäre spätestens an dieser Stelle der Kragen geplatzt. Ich bin tatsächlich froh, dass ich es mit Ihnen zu tun habe. So? Na, warten Sie ab. Stört es Sie, wenn ich mir ein paar Notizen mache? Wozu? Alte Gewohnheit, außerdem, was du schwarz auf weiß besitzt. Na, Sie wissen schon. Mein Gedächtnis lässt allmählich nach. Also nur mal klipp und klar. Haben Sie Ihre Frau umgebracht? Antworten Sie. Ich habe Sie ins Jenseits befördert, Herr Kommissar. Die Formulierung hört man selten. Sie entspricht zwar nicht ganz der Wahrheit, kommt ihr aber ziemlich nahe. Wo befindet sich die Leiche? Das Wort Leiche sollten wir in diesem Zusammenhang nicht verwenden, Herr Kommissar. Es bezeichnet einen anderen Zustand als den, in dem sich meine Frau befindet. Man sieht es ihr nicht an, dass sie tot ist. Sie selbst weiß es nicht einmal. Sie glaubt, dass sie lebt. Sie ist sogar überzeugt, dass ihr das Leben oder besser das Dasein Spaß macht. Wann haben Sie sie zuletzt gesehen? Kurz bevor ich zurückkehrte. Von wo nach wo? Von Transpluto zur Erde. Wollen Sie, dass ich die Ermittlung einstelle, Herr Fischer? Nein, wieso? Dann heben Sie den außerirdischen Teil Ihrer Geschichte bitte für Herrn Dr. Schlegel auf. Mich interessieren ausschließlich Ihre irdischen Aktivitäten und diese auch nur, soweit sie strafbare Handlungen darstellen. Wo sind Sie Herrn Neumann und Frau Schulz zum ersten Mal begegnet? Das habe ich Ihnen doch schon erzählt. Erzählen Sie es noch einmal. Im Kino. Titel des Films? Irgendwas mit Gefahr aus dem Weltraum oder so. Science Fiction. Ich sehe mir gern Science Fiction Filme an, Herr Kommissar. So, so. Also, Gefahr aus dem Weltraum. Erinnern Sie sich an die Handlung? Ich habe fast nichts mitbekommen. Weshalb nicht? Weil ich mich maßlos geärgert habe. Über Herrn Neumann und Frau Schulz. Sie lachten ständig und sehr laut. Sie stupsten mich sogar mit den Ellbogen an, um mich zum Mitlachen aufzufordern. Sie saßen also neben Ihnen? Ja. Herr Neumann links, Frau Schulz rechts. Haben Sie sich die Belästigung nicht verbeten? Natürlich. Und? Daraufhin luden Sie mich gewissermaßen als Wiedergutmachung zu einer Tasse Kaffee ein. Wohin? Gleich nebenan. Ins Domcafé. Nehmen Sie Sahne? Mm-mm. Herr Fischer trinkt den Kaffee schwarz. Ach ja, richtig. Gewichtsprobleme, hm? Sie sollten nicht so streng mit sich sein, Herr Fischer. 3 Kilo über Normalgewicht, was macht das schon? Sie vergessen die männliche Eitelkeit. Ja. Entschuldigen Sie. Wir sind heute sehr albern. Das macht dieser Film. Ja. Wir fanden ihn unglaublich komisch. Mich wundert, dass Sie dabei ernst bleiben konnten, Herr Fischer. An sich haben Sie doch einen Sinn für Humor. Für mich hat Science Fiction nichts mit Humor zu tun. Nein? Weshalb sehen Sie sich's denn sonst an? Um auf andere Gedanken zu kommen. Ach, das hätten wir eigentlich wissen müssen. Ja. Ein Grund mehr, Sie um Entschuldigung zu bitten, Herr Fischer. Aber nochmal zu Ihrem Gewicht. Wäre es in Ihrer Lage nicht besser, sich ein etwas dickeres Fell zuzulegen? Wie meinen Sie das? Denken Sie an Ihre Probleme. Sie stecken doch, wenn ich es mal so ausdrücken darf, in Schwierigkeiten. Bis zum Hals. Oder sehe ich das falsch? Ich habe sogar den leisen Verdacht, dass Sie das ganze Ausmaß Ihrer Misere noch gar nicht erkannt haben. An den beiden hätten Sie Ihre Freude gehabt, Herr Kommissar. Lassen Sie den Kommissar weg, ich heiße Knobloch. Herr Knobloch. Wieso? Die kamen mit Tatsachen, knallharten Tatsachen. Sie blätterten die Bilanz meines bisherigen Lebens vor mir auf. Das Ergebnis war niederschmetternd. Man schiebt ja so einiges von sich weg. Man hangelt sich von einem Strohhalm zum nächsten. Und dann plötzlich dieser Schock. Ich war wie vor den Kopf geschlagen. Ich brauchte eine Weile, bis ich begriffen hatte, dass von mir die Rede war. Sie tischten eine Einzelheit nach der anderen auf. Angefangen von meinen Schulden, über meine beruflichen Misserfolge, bis zu meinen Depressionen. Alles zusammengenommen, ließ mir eigentlich nur noch die Wahl zwischen Kugel und Strick. Offensichtlich ist Ihnen aber noch eine dritte Möglichkeit eingefallen. Das war nicht meine Idee, Herr Knobloch. Herr Neumann und Frau Schulz gaben sich als Beamte der Auswanderungsbehörde zu erkennen. Sie meinten, für mich gäbe es nur einen Ausweg. Alle Brücken hinter mir abzubrechen und irgendwo ein neues Leben anzufangen. Wie einfach. Ja, ebenso einfach wie einleuchtend, finden Sie nicht? In der betreffenden Behörde kennt man weder einen Herrn Neumann noch eine Frau Schulz, aber das nur nebenbei. Hat es Sie nicht gewundert, wie gut die beiden über Sie informiert waren? Als Beamte, sagten Sie, hätten Sie direkten Zugang zur nationalen Datenbank. Eine nationale Datenbank existiert meines Wissens nicht. Dasselbe behaupten Sie von Transpluto, nicht wahr? Also, die Brücken hinter sich abbrechen. Ein neues Leben anfangen. Klang verlockend, wie? Wir haben einige Dias mitgebracht. Das ist der Marktplatz. Das ist der Marktplatz in der Altstadt. Ja. Sieh mal, wie hübsch, Helmut. Hm. Die alten Giebelhäuser. 18. Und frühes 19. Jahrhundert. Bemerkenswert, dieser Treppengiebel. Ja. Das ist eine der modernen Einkaufspassagen. Was sagst du dazu, Helmut? Genau wie bei uns. Ja. Der Freizeitpark. Die Strandpromenade. Ach, liegt die Stadt direkt am Meer? Zwischen den Bergen und dem Meer, Frau Fischer. Hier der Blick auf die schneebedeckten Berge. Im Vordergrund das neue Kulturzentrum. Das ist ja traumhaft schön. Ja. Sag doch auch mal was, Helmut. Sind das Aufnahmen von ein und derselben Stadt? Selbstverständlich. Warum fragen Sie? Irgendwie passen sie nicht zusammen. Jedes Foto könnte in einer anderen Stadt aufgenommen worden sein. Und dann die Umgebung. Hier die Berge, dort das Meer. Wo gibt es denn so etwas? Raten Sie. Liegt die Stadt in Europa? Nein. In Amerika? Nein. Australien? Nein. Was gibt's denn noch, Helmut? Am Abend trafen wir uns in einem Bowling Center. In welchem? Weiß ich nicht mehr. Schade. Bislang sind Sie der Einzige, der Herr Neumann und Frau Schulz gesehen hat. Oder soll ich sagen, gesehen haben will? Jedenfalls war ich mit Ihnen dort. Ohne meine Frau. Sie hatten mir zu verstehen gegeben, dass Sie mit mir allein sprechen wollten. Frauen denken zu realistisch, hm? Soll ich weitererzählen? Meinetwegen. Verzeihen Sie, dass wir heute Nachmittag so gelacht haben, Herr Fischer. Ja, bitte. Es erheitert uns jedes Mal wieder, wie sehr das Vorstellungsvermögen der Erdbewohner auf Ihren Planeten fixiert ist. Ihr lasst noch immer die Sonne auf- und untergehen. Ja. Als ob es Kopernikus und Galilei nie gegeben hätte. Haben Sie Mut, Herr Fischer. Versuchen Sie einmal, das scheinbar Undenkbare zu denken. Ja, gehen Sie logisch vor. Da es die Stadt, wie die Fotos beweisen, wirklich gibt, sie andererseits nicht auf einem der 6 Erdkontinente liegt, muss sie sich wo befinden? Na? Möchten Sie jetzt eine Pastille? Danke, nein. Bitte sehr. Oder doch? Ja, bitte. Danke sehr. Nehmen Sie gleich 2. Danke, ja. Und Ihre Reaktion, Herr Fischer? Natürlich habe ich Ihnen nicht geglaubt. Ich dachte, entweder wollen Sie mich auf den Arm nehmen, oder das ist ein fauler Trick. Mhm. Auf der anderen Seite, ich stand wahnsinnig unter Druck, wissen Sie? Ja. Als ob Sie sich verabredet hätten, verlangten meine Gläubiger alle auf einmal ihr Geld zurück. Drohten mit Zwangsvollstreckung und Gehaltspfändung. Und in der Firma schob man mich auf einen unbedeutenden Posten ab. Verstehe. Ja, mein Chef nannte mich vor versammelter Mannschaft einen notorischen Querulanten. Und die beiden boten mir die Chance abzuhauen. Im Grunde war mir egal, wohin. Je weiter weg, desto besser. Mhm. Nur, ich wurde das Gefühl nicht los, dass es sich um einen raffiniert eingefädelten Schwindel handelte. Ich mache Ihnen einen Vorschlag, Herr Fischer. Ja? Nehmen Sie uns doch einfach in die Beweispflicht. Ja, schauen Sie sich die Stadt an. Ja. Leben Sie eine Weile mit Ihrer Frau dort. Wenn es Ihnen gefällt, bleiben Sie. Wenn nicht, kommen Sie zurück. Ob Sie Ihre Frau einweihen wollen, überlassen wir Ihnen. Wir empfehlen, die Vorstellungskraft Ihrer Frau nicht unnötig zu strapazieren. Erfahrungsgemäß wird ihr die neue Umgebung so vertraut vorkommen, dass sie ohnehin schwer davon zu überzeugen ist, nicht mehr auf der Erde zu sein. Ja. Wie verhielt sich Ihre Frau? Die lebte auf. Es war schon immer ihr Wunsch gewesen, etwas von der Welt zu sehen. Bis dahin hatten wir uns keine Reisen leisten können. Fragte sie nicht, wohin es ging? Lass dich überraschen, sagte ich ihr. Damit gab sie sich zufrieden. Ich bat sie nur, einen Koffer mit dem Nötigsten zu packen. Alles andere gehörte uns sowieso nicht mehr. Abflug Düsseldorf am 29. Februar 13:22 Uhr. Mhm. Endlich eine präzise, nachprüfbare Angabe, nicht wahr? Mit einer Chartermaschine. Jedenfalls waren wir nur 4 Passagiere an Bord. Herr Neumann, Frau Schulz, meine Frau und ich. Ich bin gleich nach dem Start eingeschlafen. Als ich erwachte, überflogen wir den Shannon. Frau Schulz servierte Shrimps auf Eis mit Artischockenböden. Nachts sah ich die Südspitze von Grönland. Am 29. Februar war der gesamte Flugverkehr von und nach Düsseldorf wegen eines Streiks eingestellt. Tatsache? Ja. Ich bleibe trotzdem dabei. Abflug Düsseldorf, 29. Februar, 13.22 Uhr. Wir haben Ihrer Frau ein Beruhigungsmittel gegeben. Ja? Sie schläft jetzt. Ja. Haben Sie noch Wünsche? Ja, wohin fliegen wir? Zu einer Station in den Nordwestterritorien. Ich kann mir den Namen nicht merken. Irgendwas Indianisches. Wollen Sie mit mir schlafen? Gehört das zum Service? Es entspannt so schön, Herr Fischer. Aber ich kann Ihnen noch eine Tablette geben. Möchten Sie lieber eine Tablette? Da war ein See. Fast rund. Und mit dunkelgrünem Wasser, das an den Rändern gefroren war. Am Ufer lagen zwei oder drei Blockhäuser. Einige Männer mit rotkarierten Jacken nahmen uns in Empfang. Man führte uns in einen Raum, dessen Wände ringsum mit Fellen bedeckt waren. Nachts hörte ich halb im Schlaf einen Kojoten heulen. Woher wussten Sie, dass es ein Kojote war? Ich behaupte es einfach, Herr Knobloch. Ich finde, an dieser Stelle meines Berichts müsste ein Kojote vorkommen. Und schon schleicht er unwiderlegbar um das Blockhaus. Oder können Sie das Gegenteil beweisen? Natürlich wollen Sie mit der Frage nach dem Kojoten nur andeuten, dass Sie mir kein Wort glauben. Sie haben längst erkannt, dass ich ein Schwindler bin, nicht wahr, Herr Knobloch? Geben Sie doch zu, dass Sie mich für einen Schwindler halten. Die Geschichten eines Schwindlers haben Hand und Fuß, Herr Fischer. Er setzt auf Glaubwürdigkeit. Mich irritiert, dass Sie sich nicht an diese Regel halten. Ich bin müde. Wir machen morgen weiter. Einverstanden. Lassen Sie mich allein. Wir stehen noch am Anfang, Herr Hauptkommissar. Vermutlich haben wir es mit einem Fall von Eskapismus zu tun. Entschuldigen Sie. Unter Eskapismus verstehen wir die Flucht vor der Wirklichkeit und ihren für unerfüllbar erachteten Anforderungen in eine imaginäre Scheinwirklichkeit. Danke, Herr Doktor, werde ich mir merken. Beinahe hätte ich mich mit der Frage blamiert, ob Sie Fischer für einen Spinner halten. Wenn ich diesen Jargon-Ausdruck richtig interpretiere, bezeichnet er einen Menschen, der bewusst ein Lügengebäude errichtet. Fischers imaginäre Scheinwelt hingegen ist für ihn Realität. Auf gut Deutsch, er glaubt an seine eigene Geschichte. Wenn Sie es so ausdrücken wollen. Haben Sie auch die Möglichkeit einkalkuliert, dass sie wahr sein könnte? Sie sind ein Spaßvogel, Herr Knobloch. Oder soll ich daraus schließen, dass Sie Fischers Phantasmagorien einen Hauch von Wahrscheinlichkeit zu billigen? Im Lauf von 40 Dienstjahren habe ich mir angewöhnt, an jede Geschichte mit der Frage, warum eigentlich nicht, heranzugehen. Indem man sich auf seine Geschichte einlässt, kommt man dem Erzähler leichter auf die Schliche, als wenn man sie von vornherein in Zweifel zieht. Das mag Ihre Methode sein, Herr Hauptkommissar. Meine ist es nicht. Ich halte Sie offen gesagt für bedenklich, wenn nicht gar für riskant. Ich ziehe es vor, von klaren Prämissen auszugehen. Hat Fischer seine Frau ermordet? Ich bin Psychiater, Herr Knobloch. Was glauben Sie? Gegenfrage. Was hätten Sie davon, wenn ich darauf mit Ja oder Nein antworten würde? Genau genommen nichts. Nicht wahr? Aber vielleicht wäre mir etwas wohler in meiner Haut. Sie können Ihre Ermittlungen jederzeit einstellen. Niemand wird Ihnen deswegen einen Vorwurf machen. Herr Fischer ist bei uns in guten Händen. Wie? Bitte? Haben Sie etwas gesagt? Nein. Tja. Sind Sie heute schon draußen gewesen? Es regnet noch immer. Alles grau in grau, Herr Fischer. Eine Stimmung wie kurz vorm Weltuntergang. Was würden Sie tun, wenn Sie wüssten, dass er nicht mehr lange auf sich warten lässt? Der Weltuntergang? Ja. Na, im Grunde wissen wir es doch alle. Aber tun, was soll ich tun? Ich hoffe, dass ich noch in den Genuss meiner Pension kommen werde, bevor es passiert. Was hätte das Beamtendasein sonst für einen Sinn, nicht wahr? Sie nehmen es auf die leichte Schulter, wie? Haben Sie eine bessere Idee? Möchten Sie? Gern. Na bitte, bedienen Sie sich. Danke. Bitte. Ich habe die Schachtel gerade frisch gefüllt. Oh, hübsch. Sieht aus wie eine Schnupftabakdose. Ist es auch. Hat mir meine Frau mal geschenkt. Ja? Sie hat sogar meinen Namen eingravieren lassen. Hier, sehen Sie? Oh, Konrad Knobloch. Ja. Aber Schnupftabak ruft zu viele Erinnerungen in mir wach. Deshalb fülle ich sie mit Lakritzpastillen. Und die lutsche ich vorwiegend aus taktischen Gründen. Oh, wie das? Ja, zum Beispiel, um ein wenig Zeit zum Nachdenken zu gewinnen, ohne dass mein Gesprächspartner dahinter Ratlosigkeit vermutet. Sie sind ein eigenartiger Mensch, Herr Knobloch. Finden Sie? Vielleicht hätten Sie meinen Fall besser einem Ihrer jungen Kollegen übertragen sollen. Meine jungen Kollegen wollen noch Karriere machen, Herr Fischer. Sie haben keine Geduld. Und keine Fantasie, hm? Ja. Ich habe Ihre Angaben noch einmal überprüft. Ihre persönlichen Schwierigkeiten waren in der Tat so, dass Sie vor Ihnen eigentlich nur Reis ausnehmen konnten. Die meisten haben Sie sich selbst eingebrockt. In andere sind Sie ohne Ihr Zutun geraten. Bemerkenswert ist allerdings, dass sich Ihre Probleme kurz vor Ihrer Bekanntschaft mit Herrn Neumann und Frau Schulz in auffälliger Weise gehäuft haben. Das könnte auf eine gewisse Steuerung hindeuten. Kann aber ebenso gut Zufall sein. Hinsichtlich der Existenz von Herrn Neumann und Frau Schulz gibt es nach wie vor keinerlei Beweise. Die beiden haben mich besucht. Wo? Hier. Wann? Gestern. Kurz nachdem Sie gegangen waren. Wer hat Sie reingelassen? Sie haben mir Grüße von meiner Frau bestellt. Ich werde das nachprüfen. Jeder Besucher muss sich in eine Liste eintragen. Und was ist daran so lustig? Sie kommen mir vor wie jemand, der mit Hilfe des kleinen Einmaleins die Relativitätstheorie zu beweisen versucht. Erzählen Sie weiter. Soll ich? Wirklich? Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Jetzt beginnt aber der außerirdische Teil meines Berichts. Wollten Sie ihn nicht Dr. Schlegel überlassen? Wer wie ich 40 Jahre unter der Banalität der Tatsachen gelitten hat, sehnt sich geradezu nach einer fantasievollen Geschichte, Herr Fischer. Außerdem gibt es neben dem Polizisten noch den Menschen Knobloch. Und dem kann niemand verbieten, sich extraterrestrisch ein wenig umzutun, oder? Wie Sie meinen. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, kurz vor dem Countdown, nehme ich an. Glauben Sie, wir hätten einen dieser sphärischen Oldtimer benutzt? Zero und ab geht die Post? Ja, wie ging es denn sonst vor sich, der Transport nach Transpluto? Die Überführung, Herr Knobloch. Bitte? Herr Neumann nennt es die Überführung. Im Grunde handelt es sich um einen ganz simplen Vorgang. Materie wird in Energie umgewandelt und mit Hilfe eines Laserstrahls an jeden beliebigen Punkt transferiert. Am Zielort wird die Energie wieder materialisiert. Das Verfahren ist mittlerweile schon überholt, nur zwischen Erde und Transpluto wird es wegen der geringen Entfernung noch angewendet. Interessant. Ziemlich enttäuschend, das Ganze. Ich hätte die Erde gern aus der Astronautenperspektive gesehen. Ja, ja. Stattdessen schläft man irgendwo in der kanadischen Wildnis ein und wacht in seinem eigenen Bett auf. Würden Sie es für möglich halten, dass Sie inzwischen in Form gebündelter Energie an den Rand unseres Sonnensystems gelangt sind? Und Sie? Es dauerte einige Zeit, bis ich mich davon überzeugt hatte, nicht mehr auf der Erde zu sein. Sagten Sie eben, Sie wachten in Ihrem eigenen Bett auf? Eine meisterhafte Imitation. Die gleichen Lackschäden am Fußende, die gleichen Flecken auf der Matratze. Es knarrte sogar genauso wie mein altes Bett. Du? Du? Ja, hast du... Sag, ja? Du, ich habe einen merkwürdigen Traum gehabt. Ich habe geträumt, wir sind mit Herrn Neumann und Frau Schulz über den Atlantik geflogen. Und dann waren wir plötzlich an einem See. Ja, ja, ich weiß doch. Was? Woher weißt du, was ich geträumt habe, Helmut? Unglaublich. Ja, die ganze Wohnung ähnelte unserer irdischen bis in jede Einzelheit. Eine perfekte Kopie. Woran erkannten Sie, dass es nicht Ihre irdische Wohnung war? An der Umgebung. Die Häuser gegenüber sahen anders aus. Nicht sehr viel anders. Aber es waren nicht dieselben. Ihrem Stil nach mussten sie 100 bis 150 Jahre alt sein. Andererseits wirkten sie wie neu oder gerade erst renoviert. Die Überraschung ist dir gelungen, Helmut. Das Schönste ist, man fühlt sich hier gleich wie zu Hause. Wie heißt die Stadt? Ja, das möchte ich auch gerne wissen. Sie hatte keinen Namen. Anfangs gab ihr jeder den Namen der Stadt, aus der er stammte. Denn jeder entdeckte eine Reihe verblüffender Übereinstimmungen. Später einigte man sich stillschweigend darauf, sie einfach die Stadt zu nennen. Das bot sich auch deswegen an, weil es die einzige Siedlung auf Transpluto war, die man als Stadt bezeichnen konnte. Und die Bewohner, die Einheimischen, will ich mal sagen, wo lebten die? Ich habe sie nie zu Gesicht bekommen. Außer Frau Schulz und Herrn Neumann. Normalerweise befinden wir uns in einem Zustand transparenter Schwerelosigkeit. Ah ja? Normalerweise. Ah ja. Herr Fischer. Nur im Bedarfsfall, sei es, dass wir einen Überführungsauftrag bekommen oder archetypische Regungen verspüren, nehmen wir vorübergehend menschliche Gestalt an. So? Tja. Leider. Für gewisse Verrichtungen bedarf es nun mal der irdischen Hülle. Ansonsten empfinden wir sie als ein lästiges Relikt aus Urväterzeiten. Ah ja. Ja. Herr Fischer. Demnach stammen Ihre Vorfahren von der Erde? Man nimmt an, dass Sie etwa zur Zeit des Neandertalers nach Transpluto gelangt sind. Genaueres weiß man nicht. Und wo halten sich Ihre Landsleute auf? Man sah sie nicht, aber sie waren überall. Sie beobachteten uns bei allem, was wir taten. Ein unbehagliches Gefühl am Anfang. Mit der Zeit gewöhnt man sich daran. Man legt sogar eine betonte Ungezwungenheit an den Tag. So als weigere man sich, seine Lebensgewohnheiten wegen der unsichtbaren Zuschauer auch nur im Geringsten zu ändern. Man entdeckt an sich eine gewisse Neigung zum Exhibitionismus. Eine Zwischenfrage, Herr Fischer. Ja? Sie selbst sprachen von einem raffiniert eingefädelten Schwindel. Und? Woher sind Sie so sicher, dass die Stadt nicht doch auf der Erde lag? Gibt es dafür irgendwelche Beweise? Die Stadt selbst war der Beweis, Herr Knobloch. Ungewöhnlich war schon, dass sie unter einer Kuppel lag, einer riesigen Käseglocke aus Glas oder Licht oder einem anderen durchsichtigen Material. Der Himmel, die Berge, das Meer, all das lag außerhalb der Kuppel. Bei näherem Hinschauen erkannte man, dass es Attrappen waren, plastische, teilweise bewegliche Attrappen. Die Wellen beispielsweise hoben und senkten sich wie bei einem richtigen Meer. Nur ein wenig zu regelmäßig, eine Spur zu mechanisch. Man sprach nicht darüber, aber jeder wusste, dass es Attrappen waren. Etwas gewollt Dilettantisches haftete ihnen an, als sollte man die Attrappen als Attrappen erkennen. Die künstliche Außenwelt lenkte das Interesse zwangsläufig auf die Stadt, die im Vergleich dazu so wirklich erschien, auf die Bewohner, Menschen wie du und ich. Einige kannte ich sogar. Ich traf zwei frühere Kollegen, die vor Jahren bei Nacht und Nebel verschwunden waren. Ihre Namen? Sie finden sie in der Vermisstenkartei, Herr Kommissar. Wenn es eine zentrale Vermisstenkartei gäbe, enthielte sie ein nahezu vollständiges Einwohnerverzeichnis der Stadt. Haben Sie sich nie gefragt, wo die 5% bleiben, die als vermisst gemeldet werden und nie wieder auftauchen, auch nicht als Leichen? Gefragt habe ich mich das schon. Aber? Ich hätte nie gedacht, dass es für die Dunkelziffer eine so plausible Erklärung geben könnte. Ich verlange nicht, dass Sie mir glauben. Aber verschonen Sie mich bitte mit Ihrer Ironie. Es war nicht ironisch gemeint, Herr Fischer. Vielleicht ist es eine Art innere Abwehr. Meine Bereitschaft, Ihnen zu glauben, ist größer, als ich mir selbst eingestehen möchte. Soll ich weitererzählen? Wenn Sie wollen. Die Frage ist, ob Sie es wollen, Herr Knobloch. Erzählen Sie. Ja, erzählen Sie. Jeder Bewohner der Stadt genießt ein Höchstmaß an persönlicher Freiheit. Sie können Ihren irdischen Beruf ausüben. Sie können sich einen anderen wählen. Aber es steht Ihnen frei, Ihren Tagesablauf auch nach eigenem Gutdünken zu gestalten. Mit anderen Worten, nicht Ihre Tätigkeit ist wichtig, sondern Ihre Präsenz. Damit verknüpft ist eine winzige Einschränkung der eingangs erwähnten Freiheit. Sie können die Stadt nicht verlassen. Es sei denn, Sie hätten den Wunsch, zur Erde zurückzukehren. Von diesem Recht Wir nennen es die Option. Ja. Dürfen Sie jederzeit Gebrauch machen. Nur bitte versuchen Sie, die Einschränkung Ihrer Bewegungsfreiheit als Chance zu begreifen. Zwar ist es unmöglich, die Stadtgrenzen zu überschreiten, aber wir möchten, dass Sie der wahren Freiheit teilhaftig werden, die darin liegt, das Unmögliche nicht zu wollen. Ansonsten erwarten wir nicht mehr von Ihnen, als dass Sie sich so verhalten, wie Sie sich gern sehen möchten. Betrachten Sie sich also in erster Linie als Darsteller Ihrer selbst. Darüber hinaus aber auch, um den Blick nun aufs Ganze zu richten, als Teil eines blühenden Gemeinwesens. Genau so wirkte die Stadt, auf den ersten Blick jedenfalls. Sie war von fröhlicher Betriebsamkeit erfüllt, ohne Anzeichen von Hektik. Die Bewohner sahen zufrieden aus, manche geradezu aufdringlich glücklich. Ihr Alltag schien nicht anders zu verlaufen als der auf der Erde. Sie taten ihre Arbeit, kauften ein, vergnügten sich. Sie gingen mit Koffern beladen zum Bahnhof, verabschiedeten sich von ihren Freunden und Verwandten. Der Zug fuhr aus der Halle. Aber bald darauf kehrte er zurück. Und nun vollzog man mit gleicher Hingabe die Zeremonie der Begrüßung, wie eben zuvor die des Abschieds. Zuweilen ließ man auch die eine ohne Unterbrechung in die andere übergehen. Da es keine Zeit gab, was? Die Dauer der Reise mithin so illusorisch war wie die Reise selbst, konnte man ebenso gut ganz auf die Vortäuschung von Abwesenheit verzichten und sich stattdessen allein der zur Schaustellung gegensätzlicher Empfindungen widmen. Es gab keine Zeit, sagten Sie? Das habe ich die beiden auch gefragt. Einem unserer größten Wissenschaftler. Wir nennen ihn nach seiner Funktion den Operator des dritten Blocks. Dem gelang es also, den Zeitfaktor zu eliminieren. Seitdem leben... Oder besser, befinden wir uns? Befinden wir uns im fortwährenden Jetzt. Davon profitieren auch die Bewohner der Stadt. Ihr Dasein ist nicht mehr durch Geburt und Tod begrenzt. Sie altern nicht. Sie bleiben für immer die, als die sie in die Stadt gekommen sind. Ist das nicht wunderbar? Der Begriff der Ewigkeit, unter dem man sich auf der Erde nie so recht etwas vorstellen konnte. Bei uns ist er Wirklichkeit geworden. Ja, natürlich fällt es anfangs nicht leicht, die Zeit aus dem Denken zu verbannen. Unsere Neuzugänge sind beispielsweise schwer davon zu überzeugen, dass ein Kind, das sein Alter mit 6 Jahren angibt, nach irdischer Zeitrechnung möglicherweise schon 50 oder 70 Jahre alt ist. Ja, Sie werden nun vielleicht fragen, weshalb angesichts der Unsterblichkeit der Stadtbewohner dennoch ein gewisser Bedarf an Neubürgern besteht. Nun, es ergeben sich gelegentlich Vakanzen. Es kommt vor, hin und wieder, dass jemand von der Option Gebrauch macht. Wir versäumen allerdings nicht, ihn nachdrücklich auf die Folgen hinzuweisen. Als da wären? Wo befinde ich mich hier, Herr Knobloch? Ach so. Übrigens bin ich nicht der einzige Transpluto-Heimkehrer, der in dieser Klinik gelandet ist. Ah ja? Bald können wir einen Club gründen. Sie nehmen die Sache mit Humor, hm? Eine Art Galgenhumor, Herr Knobloch. Erzählen Sie weiter. Wie lebt es sich im Fortwährenden jetzt? Leben kann man das nicht nennen. Man tut so, als ob. Man macht sich und den anderen etwas vor. Man spielt. Das Spiel ist nicht ohne Reiz. Etwas zu tun, was keine Folgen hat, das nur scheinbar Veränderungen bewirkt, für das man nicht zur Rechenschaft gezogen wird. All das vermittelte anfangs ein Gefühl absoluter Freiheit. Auch ein Rollenwechsel war jederzeit möglich. Statt im Büro zu arbeiten, besser gesagt, so zu tun, konnte ich ebenso gut Bahnhofsvorsteher sein oder eine Bank überfallen. Meine beiden Kollegen beispielsweise hatten sich in einem Kurzlehrgang zu Bankräubern umschulen lassen. Jeden Donnerstag, kurz nach 9, raubten sie eine Bank aus, immer dieselbe. Bei unseren unsichtbaren Zuschauern erfreute sich der Banküberfall so großer Beliebtheit, dass diese den Wunsch äußerten, zusätzlich auch dienstags einem Banküberfall beizuwohnen. Meine Kollegen ließen sich nicht lange bitten. Sie bauten die Handlung sogar noch etwas aus, erweiterten sie um eine atemberaubende Verfolgungsjagd. Sie wurden gefasst und wieder freigelassen. Manchmal wurden sie auch erschossen. Aber was machte das schon? Es war ja nur ein Spiel. Unglaublich. Alles war Spiel. Man lebte nicht, man simulierte Leben. Die ganze Stadt war ein Simulator irdischen Lebens in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sie war zugleich Bühne und Museum. diente einerseits der Unterhaltung der körperlosen Ureinwohner und konservierte andererseits eine weit zurückliegende Epoche ihrer eigenen Vergangenheit. Denn vergessen Sie eines nicht. Ihre Gegenwart ist nicht unsere. In unserer Entwicklung müsste man Ihre Gegenwart der Prähistorie zuordnen. Unser Vergnügen am Leben und Treiben der Stadt entspricht etwa dem, das Sie beim Anblick eines Affenfelsens empfinden. Aber wäre es nicht einfacher, die Transplutonier, sagt man so? Ja, warum nicht? Ja. Schauten sich die Städte auf der Erde an Ort und Stelle an. Statt eine ganze Stadt samt Einwohnerschaft nach Transpluto zu bringen. Es gibt noch einen anderen Grund, der uns bewogen hat, den Simulator zu installieren. Welchen? Nach Einschätzung unserer Experten war die Zerstörung der Erde durch den Menschen seit dem Auftreten des Homo sapiens vorprogrammiert. Inzwischen ist es zur absoluten Gewissheit geworden, dass sich die Menschheit schon sehr bald mit legalen und vergleichsweise friedlichen Mitteln ausgerottet haben wird. So gesehen ist der Simulator ein Museum im doppelten Sinn. Im doppelten Sinn? Ja, er konserviert eine Epoche unserer Vergangenheit und zugleich das Endstadium irdischer Zivilisation. Wie nahe das Ende bevorsteht, mögen Sie auch daran ersehen, dass sich der Operator des dritten Blocks mit der Absicht trägt, die Erde zur verbotenen Zone zu erklären. Was Sie nicht sagen. Ja. Demnach steht zu befürchten, dass das Überführungsprogramm in Kürze abgeschlossen wird. Wir werden unsere Entmaterialisierung in die Wege leiten müssen. Nicht ohne wehmütig mancher Wonnen zu gedenken, die uns die Körperlichkeit zu kosten erlaubte. Ja. Ja. Weshalb sind Sie zurückgekommen, Herr Fischer? Ich hatte einen genialen Einfall, Herr Knobloch. Sehen Sie, mein Leben, wenn man es so nennen kann, bestand auf Transpluto aus einer Folge beliebiger, austauschbarer, nutz- und sinnloser Verrichtungen. Tun und Nichtstun, Bewegung und Stillstand waren identisch. All das langweilte mich maßlos. Ich langweilte mich im wahrsten Sinne des Wortes zu Tode. Wenn ich schon nicht richtig sterben konnte, wollte ich zumindest so tun, als ob. Ich stellte mich also tot. Die Nachricht, dass ich gestorben sei, schlug wie eine Bombe ein. Mein Tod wurde ein geradezu sensationeller Erfolg. Einen Toten hatte man auf Transpluto seit grauen Vorzeiten nicht mehr gesehen. Tja. Kein Wunder also, dass diese Darbietung an Beliebtheit alle anderen übertraf. Selbst die Banküberfälle büßten mehr als 2/3 ihrer Zuschauer ein. Der Operator des dritten Blocks hingegen war, wie man sich denken kann, empört. Mein Tod stellte seine größte wissenschaftliche Leistung in Frage. Er verlangte deshalb von mir meine unverzügliche und öffentliche Auferstehung. Aber Herr Fischer, stellen Sie sich das vor, Herr Knobloch. Hatte die Stirn dem Operator des dritten Blocks die Stirn zu bieten? Ah ja, schweigend zwar, aber dadurch umso nachdrücklicher nahm er das Recht auf freie Daseinsgestaltung für sich in Anspruch. Daraufhin forderte der Operator des dritten Blocks Herrn Fischer auf, von der Option Gebrauch zu machen. Ein einmaliger, noch nie dagewesener Vorgang. Praktisch kam dies einer Ausweisung gleich. Gemäß dem bilateralen Rahmenabkommen wurden die zuständigen irdischen Behörden von Herrn Fischers Rückkehr informiert. Gleich nach seiner Ankunft auf dem Flughafen Düsseldorf wurde er wegen Mordverdachts verhaftet. Damit war einerseits dem Gesetz Genüge getan, andererseits konnte man sicher sein, dass Herr Fischer selbst dafür sorgen würde, in eine psychiatrische Klinik eingeliefert und neutralisiert zu werden. Alles lief wie geplant. Mit einer Ausnahme. Wer konnte ahnen, dass ausgerechnet Sie, Herr Knobloch, ein hartgesottener Rationalist, meiner Geschichte Glauben schenken würden? Mein Gott, das ist ja... Das ist... Einen Augenblick, bitte. Haben Sie etwas Geduld mit mir? Machen wir Schluss damit, ja? Warum? Nein, nein, nein, das ist doch ungemein interessant, was Sie da sagen. Merken Sie es denn nicht selbst? Was? Sie fangen tatsächlich an, mir zu glauben. Ja, aber das wollen Sie doch, oder? Müssen Sie denn unbedingt die Leiche haben, um mich des Mordes zu überführen? Genügt nicht ein Indizienbeweis? Gibt es nicht genügend Gründe, aus denen ich meine Frau umgebracht haben könnte? Wenn es sie gäbe, wären Sie nicht hier. Ich möchte ein Geständnis ablegen, Herr Kommissar. Was versprechen Sie sich davon? Ich will nicht, dass Sie noch tiefer in die Geschichte hineinschlittern, Herr Knobloch. Sie sind nicht der Tatsachenmensch, für den Sie sich ausgeben. Sie haben zu viel Fantasie. Seitdem ich das weiß, fühle ich mich, wie soll ich sagen, ja, ich fühle mich irgendwie für Sie verantwortlich. Fangen Sie noch einmal mit dem Verhör an. Ich werde mich jetzt strikt an die Wahrheit halten. Ich fürchte, nach Ihrer Transpluto-Geschichte wird sie mich langweilen, Herr Fischer. Es gibt keinen Planeten namens Transpluto. Reine Spekulation. Folglich kann ich nie dort gewesen sein. Folglich gibt es auch den Simulator nicht? Nein. Das Überführungsprogramm, das Leben ohne Zeit. All das existiert nur in meiner Geschichte, Herr Knobloch. Wollen Sie mir einreden, Sie hätten sich das alles aus den Fingern gesogen? Das meiste habe ich aus Büchern, Filmen. Ich bin ein Science-Fiction-Fan, Herr Knobloch. Und die Stadt wäre dann wohl ein fantasievoll ausgeschmücktes Abbild dieser Anstalt, wie? Schauen Sie aus dem Fenster, Herr Knobloch. Sehen sich die Menschen an, die dort im Park spazieren gehen. Was zeichnet sich auf ihren Gesichtern ab? Ist es Stumpfsinn oder Glück? Die Zeit steht still für sie, aber sie reden, lachen, bewegen sich. Sie tun so, als ob sie lebten. Vielleicht macht ihnen das Leben sogar Spaß. Sie fühlen sich frei, weil ihnen jede Rolle zu spielen erlaubt ist. Außer der einen. Und was ist mit Herrn Neumann und Frau Schulz? Zwei Angestellte der Klinik. Sie werden sie kennenlernen. Den Operator des dritten Blocks dagegen kennen Sie bereits. Dr. Schlegel? Ganz recht. So nennt ihn hier das Pflegepersonal, Dr. Schlegel. Sie haben sich nicht an unsere Abmachungen gehalten, Herr Knobloch. Durch Ihre unsachgemäße Einmischung haben Sie meine Arbeit außerordentlich erschwert. Ich stehe vor einem Scherbenhaufen. Immerhin hat sich Herr Fischer bereit erklärt, ein Geständnis abzulegen. Ach ja. Interessiert Sie nicht, was? Ich frage mich, ob es Sie interessiert. Noch interessiert. Hm? Im Laufe Ihrer Ermittlungen hat sich Ihr Interesse auffallend verlagert, Herr Knobloch. Ihr Vorgesetzter war so freundlich, mir Ihre Notizen zur Verfügung zu stellen. Bitte? Bei Ihrer Lektüre gewinnt man den Eindruck, dass Sie mehr und mehr geneigt sind, Fischers Hirngespinsten ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit zuzubilligen. Ja, woraus schließen Sie das? Sehen Sie her. Sie verwenden gern Fragezeichen, nicht wahr? Ja. Bezeichnenderweise nimmt die Zahl der Fragezeichen von Seite zu Seite ab. Auf den letzten Seiten finden sich gar keine mehr. Sehr aufschlussreich, nicht wahr? Und was jetzt? Tja, das frage ich mich auch. Ich würde gern mit Herrn Neumann und Frau Schulz sprechen. Haben Sie etwas dagegen? Wer ist das? Zwei Ihrer Angestellten, Herr Doktor. Kennen Sie sie nicht? Bei mehr als 150 Mitarbeitern ist es wohl verzeihlich, dass man nicht jeden Namen kennt, nicht wahr? Wenden Sie sich an die Personalabteilung. In Ordnung. Ach, ich gehe doch nicht fehl in der Annahme, dass Sie privat mit Ihnen sprechen wollen. Wieso? Vernehmungen durchzuführen, sind Sie nicht mehr befugt, Herr Knobloch? Hat man Sie nicht davon unterrichtet? Nein. Oh, das tut mir leid. Sie sind mit sofortiger Wirkung in den vorzeitigen Ruhestand versetzt worden. Ihr Vorgesetzter sprach von psychosomatischen Störungen, einer dieser schwammigen Begriffe, wie ihn Laien gern verwenden. Nun, wir werden sehen. Man will mich neutralisieren, nicht wahr? Was bitte? Neutralisieren ist Ihnen der Ausdruck nicht bekannt, Herr Doktor? Doch schon. Aber warum sollte man? Weil ich Fischers Geschichte für wahr halte. Ich verstehe. Man befürchtet, dass den Worten eines Polizeibeamten größeres Gewicht beigemessen werden könnte als den Hirngespinsten eines Geisteskranken. Was Fischer erzählt, bekäme durch mich ein höheres Maß an Wahrscheinlichkeit. Angefangen von der Existenz des Planeten Transpluto über den Simulator bis hin zu der Tatsache, dass es mit der Menschheit rapide auf den Rest geht. Das ist ja hochinteressant, was Sie da sagen. Die Folge... Hochinteressant. Ja, die Folge. Die Folge wäre eine Panik. Die Beseitigung von Recht und Ordnung. Das Chaos. Um dem vorzubeugen, hat man mich in diese Klinik eingewiesen. Hier kann ich das Ende der Menschheit verkünden, ohne dass es jemanden aufregt. Verzeihen Sie, habe ich etwas von einer Einweisung gesagt? Ich kann die Klinik also jederzeit verlassen? Selbstverständlich. Jetzt sofort? Ja, das heißt... Aha. Nach dem, was Sie eben geäußert haben, wäre es vielleicht doch ratsam, wenn Sie sich eine Zeit lang zu unserer Verfügung hielten, in Ihrem eigenen Interesse, Herr Knobloch. Kein Protest? Nicht einmal die Androhung einer Beschwerde? Das ist ungewöhnlich, sehr ungewöhnlich. Man erlebt doch immer wieder Überraschungen. Also, auf gut gute Zusammenarbeit, Herr Knobloch. Ich werde Ihnen ein kleines Apartment im dritten Block reservieren lassen. Sind Sie das? Ja, Ihre Vorbilder, wohlgemerkt. Stellen Sie mich vor. Frau Schulz? Ja? Herr Neumann? Ja? Herr Knobloch möchte Sie gern kennenlernen. Frau Schulz? Guten Tag. Guten Tag. Herr Neumann. Guten Tag. Guten Tag, Herr Hauptkommissar A.D. Woher wissen Sie das? Wir haben in der Patientenkartei nachgeschaut. Dann haben Sie mehr Glück gehabt als ich. In der Personalkartei werden eine Frau Schulz und ein Herr Neumann nicht geführt. Das sind ja auch nicht Ihre richtigen Namen, Herr Knobloch. Aber ich fand die Namen passend zu Ihnen. Deshalb habe ich Sie so getauft. Und was tun Sie hier? Wir sind hier als Animateure angestellt. Wir sorgen ein wenig für Abwechslung, wissen Sie? Wir helfen den Patienten, die Zeit totzuschlagen, indem wir mit ihnen spielen. Am liebsten spielen Sie Herr Neumann und Frau Schulz, stimmt's? Ja, unsere Lieblingsrollen. Man kann sie so schön doppelbödig anlegen. Hintergründig? Brauchen Sie noch einen Mitspieler? Er käme uns wie gerufen. Wir haben ja jetzt eine Vakanz. Herr Knobloch, suchen Sie sich eine Rolle aus. Ja, mein Repertoire ist leider arg begrenzt. Im Grunde beherrsche ich nur eine einzige. Die eines im Dienst ergrauten Kriminalkommissars. Oh, das trifft sich gut. Den Schurken will jeder spielen. Um die Polizistenrolle reißt sich keiner. Also? Abgemacht? Ja. Gehen wir? Ja. Wir haben alles für die Überführung vorbereitet. Ja, ja. Einer unserer letzten Aufträge. Wenn nicht gar der letzte. Kommen Sie, Herr Knobloch. Ach, Augenblick mal, wo wollen Sie denn hin? Herr Knobloch darf die Klinik nicht verlassen. In unserer Begleitung schon. Wir haben eine Sondergenehmigung. Persönlich unterzeichnet vom Operator des dritten Blocks. Soll ich Ihre Frau grüßen, Herr Fischer? Sie lebt nicht mehr. Weder hier noch sonst wo. Ach, sie ist tot. Ja. Ich habe sie ermordet. Ja. Es war Mord, Herr Kommissar. Ein perfekter Mord. Ja, dann sollten wir es dabei belassen. Zu einem perfekten Mord gehört, dass er nicht aufgeklärt wird. Ich erzähle Ihnen, wie ich es gemacht habe, ja? Man wird Ihre vorzeitige Pensionierung zurücknehmen. Man wird Sie vielleicht sogar befördern. Setzen Sie ein Protokoll auf. Ich unterschreibe alles. Nein, nein, ich bin nicht mehr im Dienst. Wenn Sie eine Aussage machen wollen, wenden Sie sich bitte an meinen Nachfolger. Ein sehr tüchtiger junger Mann. Ein Mann, der mit beiden Beinen fest auf der Erde steht. Ja, leben Sie wohl, Herr Fischer. Wann sagten Sie, geht das Flugzeug? Am 29. Ab Düsseldorf? 13.22 Uhr. 13.22 Uhr. Ein Kommissar der Kriminalpolizei möchte Sie sprechen. Sie haben meine Frage noch nicht beantwortet, Herr Doktor. Welche Frage? Wo ist Herr Knobloch? Warten Sie, Knobloch. Nein. Nein, der Name sagt mir nichts. Wer bitteschön ist der Knobloch? Der Kommissar, der mich verhört hat. Das müsste ich doch wissen. Halten Sie es für möglich, dass einer meiner Patienten ohne mein Wissen verhört wird? Nein. Schlagen Sie sich diesen Kommissar Knobloch aus dem Kopf, Herr Fischer. Es gibt ihn nicht. Möchten Sie? Was ist das? Lakritze. Bitte. Na, danke. Bitte? Oder doch? Bitte, ja. Ja, danke. Bedanken Sie sich bei Herrn Knobloch. Die Pastillen gehören ihm. Sehen Sie, auf der Schachtel steht sein Name. Konrad Knobloch. Er hat sie hier vergessen. Also gut, ich weiß es nicht. Was soll das heißen, Sie wissen es nicht? Dass mir sein Verschwinden völlig unerklärlich ist. Aber er ist doch von Ihren beiden Mitarbeitern weggebracht worden. Von welchen beiden Mitarbeitern? Ihre Namen kenne ich nicht. Ich weiß nur, dass Sie hier als Animateure arbeiten. In dieser Klinik werden keine Animateure beschäftigt, Herr Fischer. Solch modischen Firlefanz mache ich nicht mit. Peinlich. Sehr peinlich, das alles. Falls der Kommissar nach Herrn Knobloch fragen sollte, sagen Sie ihm bitte, er sei in eine andere Klinik überführt worden. Überführt, Herr Doktor? So nennt man es doch, oder? Ja, so nennt man es. Hören Sie? Ja, Herr Doktor. Den Herrn Kommissar, bitte. Das war das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo.